Herz so schön. Sitzt der Kleinsmühl im Kannerball, singen und pfeifen so schön. Was wär's für Vögel sein, die so schön singt und pfeift? Es wird wohl ein Nachtigall sein, oh hey, es wird wohl ein Nachtigall sein. Es wird wohl ein Nachtigall sein, oh hey, es wird wohl ein Nachtigall sein. Hörst du den Vogel, der pfeift so schön, nur nichts als singen und schreien. Hörst du den Vogel, der pfeift so schön, nur nichts als singen und schreien. Sieh ja, heu Nachtigall, schlägt in kein Tannerwald. Sitzt du vor Hasen, du staut, jo hey, sitzt du vor Hasen, du staut. Sitzt du vor Hasen, du staut, jo hey, sitzt du vor Hasen, du staut. Mädchen, was sagen denn deine Leute, dass dich das Liebes so freut? Mädchen, was sagen denn deine Leute, dass dich das Liebes so freut? Mein Leid sagt alle Zeit, das Liebes sei weit und breit. Das Liebes sei all bei dem Schwung, jo hey, das Liebes sei all bei dem Schwung. Das Liebes sei all bei dem Schwung, jo hey, das Liebes sei all bei dem Schwung. Und mein Bohr, es greift mir kein Mensch nichts dazu.